WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, letzte Sendung in dieser Woche. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute freie Themennacht, das heißt, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Die erste Anruferin, Melina, 20 Jahre. Guten Morgen, Melina. Hallo Domian. Hallo Melina. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, um Gottes Willen, ich krieg gleich einen Herzkasper bei hier. Nein, nein, um Gottes Willen, ey. Um Gottes Willen. Weswegen hast du angerufen, Melina? Und zwar, wo fange ich denn da an? Erstmal, ich hatte ein sehr schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter. Mhm. Und wir haben halt auch viele schlimme Sachen gemeinsam erlebt. Unter anderem auch meinen Stiefvater, der ja uns beiden das Leben nehmen wollte. Der wollte euch beide umbringen? Ja, uns beide in seinem Alkoholwahn. Er war halt Alkoholiker. Mhm. Und wie alt warst du da, als das passierte? Da war ich 7. Was genau wollte er tun? Ja, er hat meine Mutter halt sehr übel zusammengeschlagen und sie war auch schon halb bewusstlos und ja, das habe ich dann halt erst sehr spät mitbekommen. Ich lag schon im Bett. Mhm. Und dann wollte ich dazwischen gehen, dann habe ich sie halt selber noch drauf bekommen und dann hat er halt ein Messer geholt und alles. Ja, aber dann habe ich dann halt irgendwie ihn besänftigen können, indem ich halt so also dieses: Ja, Papa, was machst du denn da? Und so dieses Gerede. Mhm. Ja, und seitdem halt war alles sehr, sehr, sehr schwierig mit uns. Mhm. So, weil sie war halt wirklich sehr schwer traumatisiert. Und ich habe das alles irgendwie recht gut weggesteckt. Ne? Ich habe auch schon so nach ein paar Tagen halt schon wieder ihn angefangen zu vermissen halt. Ne? Mhm. Also, weil irgendwie war die Situation nicht so für mich. Ja, du warst 7 Jahre alt. Da ist da empfindet man Dinge anders als mit 17 zum Beispiel. Genau, ja. Und auf jeden Fall haben wir uns dann irgendwie so ein bisschen auseinandergelebt. Und ich habe dann irgendwie ständig mit irgendwelchen komischen Leuten rumgehangen, also in irgendeiner Clique halt, in der Meinung irgendwie. Auseinandergelebt? Wer? Du und deine Mutter? Oder? Ja, sie war halt ständig irgendwie dann vorm PC, hat irgendwelche Spiele gespielt. Ich bin irgendwie von morgens bis abends draußen gewesen. Ist sie denn dann mit diesem Mann zusammengeblieben? Nein, nein, nein. Ja, also das war sofort vorbei. Wir sind dann auch im Frauenhaus und alles. Ach so, okay. Das heißt, danach war dieser Stiefvater dann. Aber du hast gesagt, dass du ihn vermisst hast. Ja gut, dann du hast ihn ja, dann. Ich habe ihn halt vermisst, ja. Ja, okay. Gut. So. Aber nach einer Zeit habe ich halt auch verstanden, so dass das wirklich echt mies war. Ja? Und dann kam das dann halt schon alles dann nach einer Zeit. Mhm. Jetzt hast du dich auseinandergelebt im Laufe der Jahre, wo du dann in die Pubertät kamst und ein bisschen älter wurdest. Genau, aber es wurde halt unser Verhältnis immer schlimmer. Wir haben immer öfter gestritten und ich hatte, sie war halt dann die ganze Zeit arbeitslos. Mhm. Und teils auch aufgrund dieser Traumatisierung durch die Vorkommnisse, genau. Ja. Mhm. Ja. Und dadurch hat es halt immer an Geld gemangelt und mir dadurch natürlich auch an schönen Klamotten, die jeder hatte, wo immer irgendwie was innen war, konnte ich natürlich nicht haben. Und es hat auch dazu geführt, dass ich gemobbt wurde und dadurch habe ich noch mehr Hass gegen sie entwickelt, weil sie war für mich diese Person, die mir nur aus dieser Not helfen könnte, indem sie mir neue Sachen kauft. Ja, du warst das einzige Kind? Ja. Ja. So, wir machen mal einen Sprung nach jetzt, um ein bisschen Struktur in alles reinzubekommen. Du bist jetzt 17 Jahre. Wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Ja, jetzt momentan gar keinen Kontakt mehr. Mhm. Seit einem halben Jahr jetzt. Und das alles eigentlich aufgrund meines jetzigen Freundes. Er war so jemand, der hat mich so ein bisschen bequatscht, so von wegen, ja, die macht dich doch nur fertig und das bringt doch alles nichts und lass es doch bleiben und. Ach so, er ja. Hat quasi bewirkt, dass du keinen Kontakt mehr zu deiner Mutter hast. Ja, nee, ja, er hat mir halt immer im Ohr gelegen damit und jede kleinste Streiterei mit meiner Mutter hat mich dann halt quasi noch mehr dazu gebracht, irgendwie noch mehr Hass zu entwickeln. Mhm. So, jetzt ist kein Kontakt mehr da. Jetzt ist gar kein Kontakt mehr da. So, und auf jeden Fall, er hat mich dann, also ich hatte ja diese Geldnot und alles gehabt und dadurch kam ich auf die Idee, anschaffen zu gehen. Oh. Ja. Und seit wann? Seit einem Jahr jetzt, anderthalb Jahren. So. Das hat deine Mutter noch mitbekommen? Ja, das wusste sie. Mhm. Und sie hat halt gesagt, solange es mir gut geht, soll ich es halt machen. Das hat sie gesagt? Ja. Und eine komische Reaktion einer Mutter, finde ich. Finde ich eine komische Reaktion. Ja. Und du bist eigentlich jetzt, auch, aber... Ja, und du bist jetzt Vollzeit-Hure. Du verdienst dein komplettes Geld damit? Ja. Wie und wo arbeitest du? Ich arbeite in einem Club und meistens auch nur am Wochenende. Unter der Woche mache ich dann private Termine. Also da gehe ich dann halt die Leute besuchen zu Hause oder so. Und der Freund, von dem du gerade gesprochen hast, der weiß ja. Auch, was du machst? Ja, der befürwortet das Ganze ja noch und der profitiert ja auch noch davon. Inwiefern profitiert er davon? Ich habe halt von Anfang an ihm halt von meiner Idee erzählt und seine Reaktion war ja nur von wegen, ja super, ist doch toll, mach das doch. Ja, musst du ihm Geld abgeben? Nee, ich muss nicht. Ich kam ja von selber noch auf die Idee. Ja, Schatz, ich verdiene ja jetzt so viel. Was hältst du nicht davon, wenn ich dir die Hälfte abgebe? Oh, das hast du so frei weggesagt. Und das tust du jetzt auch. Ja. Wie viel Geld kriegt er denn dann so im Durchschnitt pro Monat? Boah, es kommt ganz drauf an. Also das kann man so ganz genau nicht sagen. Nee, ganz genau ist mir schon klar, aber reden wir da von 1.000 Euro, von 500 oder von 5.000? Ja, schon von 1.000 dann. Von 1.000 Euro im Monat. Ja. Und was macht er vom Beruf? Ja, nichts, ne? Ach, nichts? Der junge Mann liegt auf der faulen Haut und du gehst anschaffen. Ja. Hat er denn mal gearbeitet? Er hat mal studiert. Er hat mal studiert? Ja. Und wie lange ist er jetzt schon ohne Arbeit oder ohne Studium? 2 Jahre. Hat er abgeschlossen, das Studium? Nee. Und jetzt kommt noch das Hauptproblem. Hm? Ich habe mich jetzt in einen Freier verliebt. Du hast dich in einen Freier verliebt? Ja. Mann, oh Mann, wie viele Baustellen? Da ist die Sache mit der Mutter, was ein großes Problem in deinem Leben ist. Dann hast du einen komischen Freund, der dich mehr oder weniger... Das ist noch nicht mal alles. Wenn ich immer anfangen würde, da sitzen wir in 3 Tagen noch hier. Also. Bist du denn in deinen Freund nicht verliebt? Ja, es ist schwer zu beurteilen, weil ich fühle mich nicht so wirklich von ihm geliebt und dieser Freier wiederum, der sagt aber halt genau diese Dinge, die ich bei meinem Freund vermisse und er verhält sich auch so, als ob er mich liebt, im Gegensatz zu meinem Freund. Warum gibst du deinem Freund überhaupt dann noch Geld? Ja, das ist eine gute Frage. Mhm. Hast du dich mit dem Freier schon mal privat getroffen? Ja. Wie alt ist der? 36. 36? Mhm. Ja. Wie lebt der? Hat der dir was aus seinem Leben erzählt? Ja, der geht ganz normal arbeiten, der steht im Leben, der arbeitet schon seit 20 Jahren in der Firma und... Okay, hat er eine Frau? Nee. Glaubst du ihm so, was er sagt? Ja. Weil, ich sag mal so, also bei Facebook hat er jetzt nicht unbedingt viele Freunde. Mhm. Und die er hat, die kenne ich großteils ja schon, weil die halt auch ständig in den Club gegangen sind. Mhm. Und mit denen habe ich mich auch schon unterhalten und er hat sich auch schon mit seiner Familie über mich unterhalten und mir davon halt Screenshots geschickt und so, wie er halt mit seinem Bruder über mich redet und sowas. Spricht er von Liebe, wenn er... Ja. Mhm. Was? Er sagt mir das 10-mal am Tag. Was schlägt er denn vor? Was, wenn er dich liebt, dann müsste er ja jetzt einen Vorschlag machen, was zu tun ist. Was du tun sollst. Naja, also er weiß ja von meinem Freund nichts. Er weiß von deinem Freund nichts, okay, aber er weiß, was du beruflich machst. Was sagt er dazu? Was sagt er denn dazu? Ja, das findet er jetzt natürlich nicht so prickelnd, ne? Aber er sagt auch, ja, ich kann dir nicht vorschreiben, was du zu tun und zu lassen hast. Tu das, was du für richtig hältst. Und will er mit dir zusammen sein? Ja, schon. Und die Familie weiß, dass du Hure bist? Nein, das nicht. Ah. Das sollte sie auch niemals wissen. Ja, und dann trotzdem sagt er, tu, was du willst, was du für richtig hältst. Ja, das ist alles so voll kurios alles. Ja, das ist wirklich kurios. Ich würde dir mal sagen, wenn der tief an dir interessiert wäre, Melanie, dann würde dem... Melina, entschuldige bitte. Entschuldige, Melina. Dann würde er mit dir Pläne machen, wie du so schnell wie möglich da rauskommst und irgendwie was anderes lernst oder studierst oder was auch immer oder den Schulabschluss nachmachst. Ja, nein. Also er sagt für den Moment, weil ich jetzt momentan auch auf Wohnungssuche bin und alles. Und er sagt, für den Moment sollen wir halt erstmal irgendwie gucken, ob es überhaupt funktioniert. Und wenn es denn überhaupt mit uns funktioniert, dann kann ich ja immer noch mit allem aufhören. Ach so, und dann, das heißt, ne, also für den Moment. Das heißt, er will erstmal ein bisschen testen, ob das was ist mit dir. Ja, er gibt dir noch keine Perspektive, dass er sagt, ich will auf jeden Fall mit dir zusammen sein und wir werden das schon schaffen. So sagt er es nicht. Er sagt ja, doch, das schon. Naja, das schon. Nur im er ist halt noch so ein bisschen vorsichtig, ne? Ja. Weil im Endeffekt, ich sag mal so, einige Frauen in den Clubs, die sagen ja nicht immer so ganz die Wahrheit. Und deswegen fällt ihm es halt auch schwer, mir irgendwas zu glauben. Ja, und, aber dir sollte es auch schwer fallen, ihm was zu glauben. Also da solltest du mit großer Vorsicht rangehen. Wenn das ist ja das. Ich stehe da voll zwischen zwei Stühlen, weil das Problem ist ja, er sagt ja genau die richtigen Dinge in den richtigen Momenten. Und das, so. Von ihm kommt es halt eher so rüber, als ob er das fühlt, als wie bei meinem Freund. So, dann tisch ihm doch erstmal die Wahrheit auf und erzähl ihm, dass du einen Freund hast. So, und dann gucken wir mal weiter, wie er dann reagiert, was er gerne will. Ja, dann hätte sich die ganze Sache auf jeden Fall definitiv erledigt. Warum? Warum hat sich das erledigt? Es kann ja sein, dass er dann sagt, ja, aber ich möchte sehr gerne mit dir zusammen sein, aber da musst du klar Schiff machen in deinem Leben. Wenn er dann sofort weg ist, dann sagt das ja auch viel darüber aus, was mit ihm los ist. Na, der ist eher so... Na, was willst du machen, Melina? Du willst jetzt noch weiter diese Lüge da fahren? Das ist doch albern. Oder du trennst dich sofort von deinem Freund. Diese Beziehung ist ja sowieso krank, finde ich, wie du es gerade beschrieben hast. Wenn der sich von dir finanzieren lässt, stimmt da hin und vorne etwas nicht. Du bist ja nicht im Klaren, was für Gefühle du diesem Mann gegenüber hast. Somit müsstest du erstmal in deinem Leben ein bisschen aufräumen, bevor du dich eventuell auf eine neue Beziehung einlässt. So, ja. Und dann ist da jetzt, worüber wir gar nicht weiter jetzt reden konnten im Rahmen unserer Zeit, diese Riesengeschichte mit deiner Mutter, die wahrscheinlich sehr kompliziert ist und viele Dinge, die dich da auch endlos beschäftigen und intensiv beschäftigen. Das auf jeden Fall. Deshalb möchte ich, Melina, dass dich jetzt meine Psychologin anruft, die Magdalena, dass ihr darüber mal redet, was man da vielleicht tun könnte, auch mit die Beziehung zur Mutter. Ja. Das sprengt jetzt hier unseren Zeitrahmen. Die andere Sache habe ich dir jetzt klar gesagt. Ich würde mich an deiner Stelle von dem Freund, wir nennen ihn Freund, trennen. So schnell wie möglich. Und dem anderen das auch sagen, dass du, wenn es denn so ist, dass du dich getrennt hast, wegen ihm. Und dann siehst du, wie ernsthaft er es meint mit dir. Ja. Jetzt können wir es nicht weiter vertiefen, weil sonst sprengt uns hier wirklich die Zeit weg. Ich bitte dich aufzulegen, Melina, und die Magdalena ruft dich gleich an. Okay, alles klar. Alles Gute. Gut, vielen Dank. Gerne. Ja auch. Tschüss, ciao. Ciao. 0800 220 50 50. Freitemennacht heute und hier ist Udo. Udo ist 56. Guten Morgen, Udo. Guten Morgen. Hallo Udo. Um was geht's Hallo, bei dir? Du. Ja, seitdem ich deine Sendung verfolge, kriege ich ja nur viel mit, wie viele Schicksale es in Deutschland gibt. was so jeder erlebt oder nicht erlebt. Und da möchte ich gerne mal was dazu beitragen. Und zwar, ich bin 35 Jahre lang mit Leib und Seele LKW-Fahrer gewesen. Ja. Und hatte voriges Jahr am 25. Mai früh um 4 einen Unfall. Das heißt, der hat sich so ereignet, ich bin in eine Baustelle, in ein Stauende reingefahren. Also ganz normal, habe mein Fahrzeug abgestellt mit Warnblinkanlage, habe mir Kaffee gekocht, Frühstück gemacht, was man so im Stau als Zeitvertreib so macht. Also du bist ganz vorsichtig rangefahren und bist stehen geblieben. Habe das Fahrzeug mit Sicherheitsabstand auch abgestellt. Ja. Weil ich da sehr viel Wert drauf gelegt habe die letzten Jahre. Aufgrund der vielen Unfälle. Genau. Und wie gesagt, ich war gerade so beim Kaffeekochen und will mich gerade wieder auf den Fahrersitz setzen, mein Frühstück vorbereiten. Auf einmal gab es einen großen Knall. So, und dann weiß ich nichts mehr. Ach, dann war dir jemand hinten drauf gerast? Dann ist mir jemand hinten reingefahren. Auch ein LKW? Ein 40-Tonner Sattelzug. Ich habe Hängerzug gefahren und er war mit dem Sattelzug unterwegs und ist mir reingeknallt und hat mich auf das Stauende draufgeschoben, also so dann hinterher laut Polizeiaussage. Standest du vor einem LKW? Ja, ja, das war auf der rechten Vorspur. Beim Stau stehen meistens nur LKW. Also da hast du ganz selten mal einen Transporter oder einen PKW dazwischen. So, dann bist du nach vorne mit der ungeheuren Wucht. Ist der mit voller Fahrt hinten drauf gefahren? Ist der mit voller Wucht. Eine ungeheure Kraft wird er freigesetzt. Später bemerkt habe, war die Kraft sehr ungeheuerlich. Du warst schwer verletzt? Ja, also wie gesagt, ich habe nur noch den Knall mitgekriegt und mehr weiß ich nicht. Dann war ich weg und bin dann an demselben Abend um 21 Uhr im Krankenhaus, das war Potsdamer Krankenhaus, auf einer Intensivstation wach geworden. Da waren viele, viele Ärzte und Schwestern um mich rum und haben mir beigebracht, dass ich beide Beine verloren habe. Dass ich einen Unfall hatte und beide Beine verloren habe. Ach du Gott. So. Nur, na gut. Ich kann nicht sagen, was ich zu dem Moment gedacht habe. Ich kann auch nicht sagen, wie es mir ging. Ich weiß nur, dass ich so viele starke Medikamente in mir hatte, dass ich das wahrscheinlich gar nicht richtig realisiert wahrscheinlich habe. Wahrscheinlich, ja. Und dann so peu à peu nach einer Woche, wo die mich dann wieder auf normal gefahren haben, ich bin dann auch von der Intensivstation auf eine Normalstation gekommen, wo ich dann erstmal realisiert habe, was ist passiert. Bis wohin hast du die Beine verloren? Beide Oberschenkel. Also bis ganz hoch weg. Kompletten Beine. Die waren so gequetscht, dass man sie nicht mehr retten konnte. Nee, die haben die vor Ort schon, der Notarzt, das haben die mir dann hinterher alles im Krankenhaus mitgeteilt, dass die dann schon im LKW was machen mussten, weil die mich auch sehr, sehr schwer rausgekriegt haben dort, die Rettungskräfte. Und da mussten sie wohl schon am Unfallort was unternehmen, um mich dort rauszukriegen. Ja, und ich will jetzt mal sagen, im Nachhinein, die Feinarbeiten haben sie dann im Krankenhaus gemacht. Ja. Also die Hauptamputation wahrscheinlich schon am Unfallort. Und ja, also davon gehe ich aus. Ja. Aber wie gesagt, es hat geknallt und dann weiß ich nichts mehr. Dann sag mal, Udo, wir hören ja beinahe jede Woche so furchtbare Geschichten, dass LKW-Fahrer in ein Stauende rasen. Du bist selbst 35 Jahre LKW gefahren. Du bist Opfer eines solchen Unglücks. Warum passiert das immer wieder? Warum? Ja, meine Gedanken dazu sind, es gibt ja heutzutage die ganzen Techniken, die man hat im Fahrzeug. Jetzt bei den neuen LKWs, ich selber hatte das Glück, auch ein neues Fahrzeug zu haben, wo Stauwarner beziehungsweise automatisch gebremst wird, wenn eine Gefahr besteht. Dann gibt es Spurassistenten, dass man zur Seite nicht rausbricht und. So, und meine Meinung dazu ist, diese ganze Technik, weil die macht Alarm im Fahrzeug. Wenn du jetzt fährst und du hast irgendwas dann reagiert das Fahrzeug, dann gibt es einen Signalton, wo du weißt, dass du bist über die Seite gefahren, also über einen Streifen gekommen oder du bist zu nah aufgefahren. Ja, okay, aber diese Systeme würden doch eben solche Unfälle verhindern. Ja, aber jetzt kommt mein Gedanke dazu, die Systeme kann man ausschalten. Mhm. Weil, wie gesagt, die Systeme machen Krach. Also die warnen dich. Also du meinst, weil die Fahrer genervt sind von den ganzen Pieptönen, schalten die Systeme aus und gucken wahrscheinlich, das ist nämlich meine Vermutung, dass die nebenher Fernsehen gucken, Kaffee kochen oder am PC rumspielen. Ja, Zeitung lesen. Und Zeitung lesen, genau. Haben wir ja alles schon erlebt unterwegs. Ich sehe jetzt ja auch viel. Und deshalb passiert das. Ne? Und dann kommt der zweite Punkt, obwohl das eigentlich heutzutage nicht mehr so die größte Gefahr ist wie früher, die Müdigkeit. Mhm. Warum ist das heute nicht mehr die größte Gefahr? Weil die neuen Gesetze, die neuen Fahrtenschreiber und die gesamten Kontrollen, das ist alles verschärft, verhärtet. Verstehe, dann ist das weniger der Fall. Die Pausen müssen gemacht werden. Was ist aus dem Fahrer geworden, der dir das angetan hat? Ja, den hat es auch ein bisschen erwischt. Ach, ein bisschen nur? Ja, der hat nicht allzu viel abgekriegt, aber... Das ist ja wiederum sonderbar, wenn der mit so einer Wucht auf dich drauf fährt. Ich hätte jetzt erwartet, dass der tot ist oder vermutet. Nee, den hat es erwischt. Der hat aber, wie gesagt, der ist wieder voll im Leben. Und hat der sich bei dir mal gemeldet? Ob der jetzt, ja, das wurde damals alles polizeilich geregelt. Und was hat er gesagt, wie das passiert ist, warum das passiert ist? Da habe ich bis heute noch keine konkrete Aussage. Also, aber das lag doch bestimmt vor Gericht. Da streiten sich die Gerichte noch drum. Und wie gesagt, ich wurde auch angehalten, da nicht tiefer, wenn ich mit der Öffentlichkeit spreche, da nicht tiefer ins Detail zu gehen. Okay, gut, dann will ich das respektieren. Zwecks. Aber Udo, dann noch... Anonymität und ja, ja. Man könnte ja auch mal was Verkehrtes sagen und das ist, dann gibt es wieder neue Streitfälle und das. Aber was ich dich fragen kann, was empfindest du diesem Mann gegenüber, der dir das angetan hat? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich kann nicht sagen, dass es Hass ist. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich ihm das verzeihen kann. Mhm. Also das ist so ein Zwischending zwischen... Definitiv ist er schuld und definitiv hat er wenn er nicht eine Krankheit hat, hat er irgendeine schwere Fahrlässigkeit begangen aufgrund... Ja, 100%. Genau, 100%. Ganz genau. So, und wie gesagt, da gibt's ja noch viele, viele Sachen, die gerichtlich geklärt werden müssen. Mhm. Wie geht es dir denn heute jetzt, anderthalb Jahre ungefähr nach dem schweren Unglück? Naja, wie es mir geht, mir fehlt mein Job. Jeden LKW, den ich auf der Straße sehe, da blutet mir das Herz, weil ich bin wirklich gerne gefahren. Ich bin auch die ganzen Jahre unfallfrei gefahren, weil die Gesetze für mich da waren, um die einigermaßen einzuhalten. Nicht wahr? Weil das hat sich ja auch ausgezeichnet, indem ich die ganzen 35 Jahre nichts hatte. Mhm. Kein Verstoß, ich habe keine Strafe gezahlt, ich habe kein Unfall gehabt. Nicht. Ja. Bist du denn finanziell wenigstens jetzt abgesichert? Ich kriege jetzt eine bescheidene Berufsunfähigkeitsrente und die anderen Gelder, Also doll ist das dann nicht alles? Da gibt's noch gewisse Streitfälle, die noch geklärt werden. Okay, verstehe. Wie geht es dir denn körperlich? Du hast deine beiden Beine verloren. Das ist schwer zu sagen. Ich bin sehr stark gehandicapt und kann nicht mehr viel machen, muss man sagen. Lebst du alleine oder in einer Beziehung? Nein, ich habe eine ordentliche Familie, die steht hinter mir. Ich habe eine sehr liebe Frau. Ich habe eine Tochter, die ist 29. Ich habe zwei Enkelsöhne. Der eine ist 8 Jahre, der Kleine ist 5 Jahre. Also das ist, das funktioniert alles. Also da kann ich mich nicht beschweren. Hast du noch Schmerzen an den Stellen, wo dir die Beine amputiert wurden? Ja, an den Stellen nicht. Ich habe Schmerzen am Ende der Beine. Ah ja, diese Phantomschmerzen nennt man das. Das kann man nicht nachvollziehen. Das kann auch keiner empfinden, der noch beide Beine hat. Mhm. Das selbst wenn ich das beschreibe meinem behandelnden Arzt oder beziehungsweise meiner Familie, die können das nicht nachempfinden. Mhm. Nun hören uns, Udo, das weiß ich, auch sehr viele Lkw-Fahrer jede Nacht zu. Ja, ich weiß, ja, darum, das wollte ich ja gerade sagen, weil ich vorhin angesprochen habe, ich habe mich immer an die Gesetze gehalten, ich hatte keine Überschreitung und nicht, da werden auch viele sagen, der spinnt, aber nee, das ist wirklich so, ich habe mich wirklich an alles gehalten, was das Gesetz verlangt. Und was wäre dein, oder was ist dein Appell an die Lkw-Fahrer? Ja, immer wirklich auch so fahren, wie es das Gesetz verlangt. Gewisse Überschreitungen sind manchmal nicht, die sind manchmal wirklich nicht einzudämmen, weil man hat Termine und. Ich habe aber das Glück gehabt, dass meine Zeitfenster immer so waren, dass ich wirklich genug Zeit hatte. Ja, und der Appell, aber auf die Straße zu gucken, auf die Straße zu gucken, auf die Straße zu gucken. Ja, das ist wichtig. Das ist das kleine 1x1. Wirklich, die Technik, die einem geboten wird, wirklich so zu nutzen, wie es wie es einfach ist. Und wenn das wirklich in der Nacht mal Alarm schlägt, na gut, ich meine, ich war immer froh, wenn ich nachts gefahren bin, es hat mal gepiepst, da wusste ich, ich bin noch an Deck. Udo, mir tut es sehr leid, was dir passiert ist. Mir tut es wirklich sehr leid und das ist eine schlimme Geschichte. Du bist jetzt ein Opfer, das mal gesprochen hat von den vielen, von denen, die anonym bleiben. Da gibt es mit Sicherheit viele. Ich danke dir für deinen Anruf. Wenn du gerne möchtest, kannst du auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen. Ich bin diesbezüglich versorgt. Das ist gut. Nicht böse sein, aber ich habe alles. Nein, das war auch nur ein Angebot. Ja, es ist sehr schön. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute, gute Besserung und auch, dass du dein Recht bekommst vor allen Dingen. Wir kämpfen drum auf jeden Fall. Wir drücken die Daumen. Alles Gute, Udo. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf zum Schluss an alle, die in deiner Sendung am Telefon sind und irgendein Schicksal sich ereilt hat, ich kann nur an alle sagen, Kopf hoch, es geht irgendwie weiter. Das ist ja nett, dass du sagst, Udo. Vielen Dank. Gut. Auf Wiederhören. Recht vielen Dank und tschüss. Ciao. Und gleich geht's weiter mit Uwe und Uwe ist 57. Guten Morgen, Uwe. Hallo, Uwe. Ja, hallo, Tobias. Ja. Hallo, Uwe. Und zwar mein Problem ist, meine Frau ist mir fremdgegangen und es hat wahrscheinlich nicht gereicht. Und der Mann hat dann sich mit meiner Tochter auch noch ins Bett gelegt. Moment, langsam. Deine Frau ist dir fremdgegangen. Mehrfach? Na, und... Ist sie mehrfach fremdgegangen? Also öfter? Das weiß ich nicht. Jedenfalls hat der Mann sich mit meiner Tochter auch ins Bett gelegt. Ach du je. Und hat ja ein Kind gemacht. Wie alt ist deine Tochter? Die ist 27 jetzt. Nun, da hat die Tochter sich allerdings mit dem auch ins Bett gelegt. Sie ist ja eine erwachsene Frau. Natürlich, haben sie recht. Also hast du recht. Aber wie ist das denn überhaupt zunächst aufgeflogen, dass dieser Mann mit deiner Frau was hatte? Ja, weil die war auf einmal nicht mehr da. Ich war ja Tag und Nacht arbeiten. Was ist Tag und Nacht? Ich bin immer spät heimgekommen und irgendwann war meine Frau mal weg. Ja. Und ja, die ist dann nach Bad Nauheim gezogen da. Was ist sie? Wohin ist sie gezogen? Na, Bad Nauheim, das war da in der Richtung, wo ich damals gearbeitet habe. Ja, okay. Und dann hat der die rausgeschmissen. Moment, sie ist dann gleich zu dem hingezogen, oder was? Also hatten die in der Richtung? Achso, ich habe es gerade so verstanden, dass die einmal vielleicht was miteinander hatten. Also das war eine richtige Affäre, die hat sich von dir getrennt. Die hat sich von dir getrennt und ist zu dem hingezogen. Die ist zu dem hingezogen, ne? Das hieß immer dann, ich muss Vertrauen haben, weil ich immer so streng war und so. Dann habe ich Vertrauen gehabt. dann war sie einmal in der Woche weg, dann war sie zweimal in der Woche weg. Und immer bei dem Mann? Und na, da war die bei dem Mann. Hm. Naja, und... Wie lange ging das? Ich muss dich mal ein bisschen fragen, sonst werden wir nicht schlau aus der Geschichte. Wie lange ging das denn, dieses Hin und Her? Das ging so ein Jahr. Ah ja. Na. So, und dann? Ja, und dann auf einmal kam sie gar nicht mehr wieder. Mhm. Und da war die dort. Und da waren alle drei Kinder bei mir. Und meine Tochter hat dann in dieser Ecke eine Lehre angefangen. Und hat dann gefragt, ob sie zur Mutti ziehen kann. Aber die Mutti Die Mutti wohnte doch bei dem neuen Mann, oder nicht? Oder hatte sie eine eigene Wohnung? Nee, die hat bei dem neuen gewohnt. Okay, und meine Kinder waren ja bei mir. Wie, und deine Tochter wollte dann zu den beiden ziehen? Die wollte da hinziehen wegen der Lehre, damit die nicht so weit fahren braucht. Okay. Na, und da habe ich zugestimmt. Und damit die eben die Fahrerei hat. Und dann hinterher erfahre ich dann, die Mutti ist weg. Und der ist jetzt mit meiner Tochter zusammen. Wie, die Mutti ist weg? Wo war denn die Mutti? Der hat die rausgeschmissen. Das wusste ich nicht. Das hast du gar nicht erfahren? Nee. Und dann habe ich dann hinterher erfahren, plötzlich ist meine Tochter mit dem Kerl schwanger. Also umgekehrt. Mein Gott, was für Verwicklungen. Ja, und gerade weil das noch ein Türke ist, das muss ich jetzt mal so sagen, ne? Und der sagt dann Papa zu mir. Du hast Kontakt jetzt mit dem Mann? Ich hatte Kontakt. Aber jetzt auf einmal nicht mehr. Wie lange liegt denn diese Geschichte überhaupt zurück, dass er sich dann auf deine Tochter eingelassen hat und umgekehrt? Das Kind ist jetzt 4 Jahre alt. Ach so, so lange schon. So lange schon. Nein, was, ja klar, ich kann es immer noch drum. Was ist denn aus deiner... Hallo, ich muss dich fragen, sonst verstehe ich das nicht. Was ist denn aus deiner Frau geworden in den Jahren? Meine Frau ist schon wieder weg und hat schon wieder einen anderen. Hast du dich von deiner Frau innerlich verabschiedet? Weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Eigentlich doch. Seid ihr geschieden mittlerweile? Ja. Mhm. No. So, jetzt ist der Typ, ist aber noch mit deiner Tochter zusammen. Ja, und er spricht mich dann mit Papa an und er weiß, die waren immer hier. Hm. Ich wollte mir erst eigentlich den Hals umdrehen, ne? Aber das habe ich ja aufgrund des Kindes nie gemacht, weil ich gedacht habe, das kleine Mädel kann ja nicht dafür. Weil die ist ja auch so süß und alles und... Ja, aber warum willst du ihm den Hals umdrehen, wenn deine Tochter sich auf ihn einlässt? Kannst du deiner Tochter auch einen Hals umdrehen? Naja, gut, auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Naja, das sage ich jetzt mal so flapsig. Ich meine, sie ist ja... Wir unterstreichen nochmal, sie ist 27 Jahre alt. Sie hat sich ja dann genauso auf ihn eingelassen wie umgekehrt auch. Ja, das stimmt schon, aber... Aber ich verstehe natürlich, du bist natürlich extrem gekränkt, weil dieser Mann... wegen diesem Mann ist deine Frau weggegangen von dir. Nee, deswegen bin ich nicht gekränkt. Ich bin nur gekränkt, dass der erst mit, wie kann der das mit seinem Gewissen vereinbaren, erst mit meiner Frau ins Bett zu gehen und dann mit meiner Tochter. Mhm. Sowas würde ich nie hinkriegen. Mhm. Das ist eigentlich mein Problem. Ach so, du bist gar nicht mehr so böse auf den, dass der dir quasi die Frau ausgespannt hat damals? Nee. Ach so. Aber er kann sich doch nicht vorher... Ich sehe das mehr von der moralischen Seite. Wie kann ich vorher mit der Frau ins Bett gehen und dann hinterher mit der Tochter? Das grundsätzlich kann man, ist das alles sehr schwierig. Nur weiß man ja nicht, was da für Gefühle entstanden sind zwischen deiner Tochter und ihm. Gefühle hin und her, also. Na, was führen die denn für eine Beziehung miteinander? Wie sieht das aus? Ja, die sind noch nicht verheiratet. Er ist Frührentner. Er lebt im Prinzip von meiner Tochter. Die sind nicht verheiratet? Nee, die sind nicht verheiratet. Ne? Was sagt denn deine Tochter über diesen Mann? Wie schätzt sie ihn ein? Was erzählt sie dir über ihn? Ja gut, die sagt, er ist sehr lieb eigentlich. Aber wenn man sie verarscht, da schmeißt man raus. Ne? Also die ist auch geteilter. Mhm. Geteilte Ansicht. Ja. Und wie gesagt, also ein Türke, der ist 10 Jahre jünger wie ich, mhm. sagt zu mir, Papa ist Frührentner, mhm. und ich habe den Eindruck, der lässt sich schön von meiner Tochter durchschleifen. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, deine Tochter ist eine erwachsene Frau, sie macht das ja alles ja, mit. Sicher, klar ist eine erwachsene Frau. Bloß meine Tochter, muss ich dazu sagen, die war schon immer blauäugig. Mhm. Wie ich eigentlich auch bin. Ich weiß nicht, ob dir das, der Begriff was sagt. Ich will, blauäugig. Ja, natürlich, du, klar, ja, klar, kenne ich. Ne, also, mhm. na, und das ist, was mir eigentlich Angst macht. Mhm. Ich habe Angst, dass damals böse Erwachen kommt irgendwann mal. Das böse Erwachen könnte, was könnte das sein? Ja, das könnte sein, dass er sie nur ausnutzt. Mit dem Ausnutzen, das ist mir nicht so ganz klar. Er lebt auf ihre Kosten. Na, das sowieso. Sowieso, er hat überhaupt gar keine Einkünfte. Nee. Also geringe Einkünfte, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, der hat seine Frührente, mhm. und. Der hat angeblich in der Türkei sich Häuser und weißt du, was. Da habe ich mich schon immer gefragt, was will der überhaupt hier? Mhm. Ne, wenn er so drüben so alles hat. Mhm. Und der hängt voll meiner Tochter auf der Tasche. Wie? Er tut mich jetzt. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, du, was tut er? Er tut dich jetzt, was? Nee, er tut mich jetzt irgendwie, weil er weiß, dass ich die Kleine lieb hab. Mhm. Wird er mich jetzt damit irgendwie unter Zaum halten? Also er erpresst dich quasi damit, weil du das Kind. Ja, er bricht die Kontakte ab. Er hat den Kontakt abgebrochen. Ja, was? Nämlich an. Ich höre ja von denen nicht mehr. Mhm. No. Aber du kannst, ich kann genau, ich hänge an der Seen. Aber du, telefonierst du denn nicht mal mit deiner Tochter und sprichst darüber, über das Problem? Da geht doch keiner mehr, geht doch keiner, niemand mehr an. Deswegen rufe ich ja bei dir jetzt gerade an. Wie, die hat kein eigenes Handy, deine Tochter? Oh ja, aber da ist alles null. Was ist da? Alles null? Na, ist alles null, da geht nichts. Jetzt nichts mehr. Ich habe jetzt schon seit Monaten nichts mehr gehört. Also du hast nicht die Möglichkeit, alleine mit deiner Tochter zu sprechen? Nee. Und die Tochter meldet sich von sich aus bei dir auch nicht? Nee. No. Und das ist ja das Problem. Wie behandelt er denn das Kind, dein Enkelkind? Ja, der ist lieb eigentlich. Mhm. Kann ich jetzt nicht. Mhm. Da würde ich jetzt lügen. Das kann ich nicht sagen. Aber weißt du, Uwe, bei aller Empörung. Aber er hat seinen komischen Glauben. Ne? Und ich war ja mal dort gewesen. Ne? Ja. Bei aller Empörung und Verletztheit, die du an den Tag legst, die man auch verstehen kann, dir sind ja jetzt die Hände gebunden. Letztendlich müsste deine erwachsene Tochter den Kontakt wieder in die Gänge bringen zwischen dir und euch. Und denen, zwischen dir und denen. Du kannst ja nichts machen. Nee. Du kannst nichts machen. Du kannst definitiv nichts. Du kannst nur versuchen, irgendwie an deine Tochter zu kommen, auf irgendeinem anderen Weg. No. Sonst kann ich dir gar nicht weiter einen Rat geben, außer dass du leider stillhalten musst zunächst. Aber es muss doch irgendeinen Weg geben, dass du mit deiner Tochter alleine redest. Ne, ich habe zum Beispiel, ist ja jetzt im Sommer meine Schwester gestorben. Mhm. Und selbst da habe ich keine Nachricht gekriegt, nichts. Mhm. Und das macht mir ein bisschen Gedanken, dass die denn irgendwie hörig ist. Dass die was? Dass die denn hörig ist. Dass die hörig. Ihm hörig ist, ja. Ja, das kann natürlich sein. Aber auch da kannst du nicht mit Gewalt zwischenfunken. Nee, ich kann mit Gewalt überhaupt nicht. Naja, ich meine auch nicht mit wirklicher Gewalt, sondern ich meine, da gibt es so gar keine Möglichkeit. Uwe, ich mach mal einen Vorschlag, dass wir das vielleicht noch ein bisschen in Ruhe erörtern können. Wir rufen dich gleich nochmal zurück, okay? Mhm. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir nochmal. Mhm. Ja, machen wir so. Alles Gute, bis gleich. Bedanke ich mich. Ja, tschüss, bis gleich. Ja. Tschüss. 1.39 Uhr haben wir, ihr Lieben. Ich möchte euch schon mal jetzt das Thema sagen für unseren Themenabend nächste Woche, da wir ja morgen nicht da sind. Dann ist das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt Tatort Familie. Und ich möchte sehr gerne nächste Woche mit Leuten sprechen, bei denen die Familie zum Tatort geworden ist. Also durch einen Missbrauch vielleicht, durch bestimmte oder heftige Gewalt, durch Erbstreitigkeiten, durch Mord oder gar durch Totschlag. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen möchtet, über dieses Thema Tatort Familie, dann mailt mir bitte domian@wdr.de oder ruft dann nächste Woche vor der Sendung oder während der Sendung an. Tatort Familie, unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und hier ist Margot. Margot ist 65. Guten Morgen, Margot. Ja, hallo. Hallo, Margot. Ja. Und was geht's bei dir? Ich habe schon mit deinen Kollegen besprochen und zwar geht es darum, natürlich um die Liebe und ich habe im Moment ja doch ein ganz ziemlich großes Problem. Ich komme von dem Mann nicht so richtig los, seit ein paar Tagen sind wir getrennt. Mhm. Und ich habe auch schon erzählt, der Mann ist eindeutig sexsüchtig. Mhm. Wie lange wart ihr denn zusammen? Was denn? Wie lange wart ihr denn zusammen? 2 Jahre. Ja. Also nicht ganz 2 Jahre, also fast 2 Jahre. Und ich habe gedacht, ich hätte nochmal so das allergrößte Glück gefunden. Ganz lieber Mann, also kann ich nicht anders sagen, der unheimlich viel für mich getan hat. Ungefähr in deinem Alter? 70 ist er. Mhm. Und also er ist sexsüchtig, sagst du? Oh ja, es ist also wirklich so heftig. Und das hat uns auch auseinandergebracht. Und ich habe auch so lange gebraucht, um das zu kapieren. Weil ich habe erst gedacht, na ja gut, so in der Anfangszeit, das ist klar, das ist spannend und so weiter. Mhm. Und das war auch irgendwie alles ganz toll. Wir sind unheimlich viel verreist. Und er hat mir auch ganz viel bieten können. Und ja. Was heißt denn sexsüchtig? Wie verhält er sich? Ja, ich versuche das mal zu erklären. Das ist gar nicht so einfach. Ich sage, desto älter er wird, desto mehr soll das werden. Ich denke, oder ja, so meine Gedanken, die werden immer negativer. Also das, ich kann es an keiner Zahl festmachen. Das habe ich eben schon gesagt. Aber am liebsten morgens, mittags, abends. Und, na gut, das ist ja schon eine Zahl. Ich sag ja, und dann je nach Laune und was weiß ich, Umstände dann auch noch dazwischen er ist ein sehr potenter Mann. Ja. Oder hilft dir nach? Auch schon gesagt, also anfänglich ja, aber dann macht er so mittendrin natürlich schlapp. Der Mann ist 70, mhm, ne? Und klar, das so, und ich habe da auch das vollste Verständnis für und habe auch gesagt, dann lass uns das doch sein lassen. Und ich habe ja auch gesagt, es kommt ja mir auf die Qualität an und nicht auf die Quantität. Mhm. Aber trotzdem, obwohl er dann zwischendurch schlapp macht, wollte er dann wieder immer und immer wieder. Genau, immer wieder, als gäbe es nichts anderes. Und es gibt auch nichts anderes mehr für ihn, ist mir aufgefallen. Mhm. Habt ihr zusammen gewohnt? Es dreht sich alles nur um die Sexualität. Ja, habt ihr zusammen gewohnt? Ja, wir waren schon sehr eng. Ich habe eigentlich bei ihm gewohnt. Wir haben jeder eine eigene Wohnung und wohnen dicht beieinander. Mhm. Eigentlich war ich immer bei ihm. Ja. Du hast dein Unbehagen ja sicherlich zum Ausdruck gebracht. Was erwidert er darauf? Unbedingt. Also er ist ein sehr intelligenter Mann und man kann eigentlich sehr gut mit ihm reden. Und wenn es denn darum ging und ich ihm das gesagt habe, also er hat jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so vehement dagegen gesprochen, dass er sexsüchtig ist. Ich habe nur gesagt, also für mich ist das klar, ich habe ihm auch einmal angeboten, dass wir in eine Beratungsstelle gehen, aber das fand er sowas von absurd. Absurd? Ja, absurd. Also, dass er in eine Beratungsstelle mit mir gehen soll. Gut, aber er muss dir ja irgendetwas erwidern. Du fühlst dich da überrannt und überfordert. Was sagt er dir? Ja, also er versucht das mit den Argumenten, also dass die Liebe ja schön ist und dass es in unserem Alter und dass im Leben dreht es sich nur um Sexualität. Und ich habe gesagt, da gibt es auch noch andere Dinge, ne, im Leben. Gut, in seinem Leben dreht es sich offensichtlich nur um Sexualität. Und wenn du dann sagst, dass es in deinem Leben eben nicht nur um Sexualität geht, was sagt er denn dann? Das genauso habe ich ihm auch gesagt. Also ich habe da auch kein Blatt vom Mund genommen. Er lässt es nicht an sich rankommen. Das ist auch schon so das Nächste. Er lässt es nicht an sich rankommen. Also im Klartext, du bist dem Driss egal. Was bin ich? Du bist dem völlig egal. Oh, das ist genau das, was ich vielleicht nicht kapieren will. Hm. Naja, aber weißt du, wenn ich eine Frau habe, die nicht so sexuell will wie ich, und ich der Frau überhaupt nicht zuhöre und überhaupt nicht auf die Frau eingehe, und immer nur meine Sichtweise propagiere und vor mich hin sage, heißt das ja, der andere ist mir eigentlich egal. Ich will mein Ding machen. Ich will leben, wie ich es will. Ja. Der nimmt ja keine Rücksicht auf dich. Ja, guck mal, das ist die ganze Zeit mein Gefühl. Oder das sind meine Gedanken auch. Und ich sehe mir das nicht. Ich will das nicht. Ich will das einfach nicht. Was? Ich will genau das eigentlich gar nicht hören. Mhm. Also ich, das ist eine Art Selbstbetrug, weißt du, so, ich von dem Mann irgendwie nicht weg. Ich verstehe das nicht. Aber jetzt seid ihr ja, hast du gerade am Anfang gesagt, seid ihr ja getrennt. Ja, ich habe mich getrennt von ihm. Richtig getrennt oder nur mal so ein bisschen? Ja, richtig getrennt, und ich habe ihm auch was Bitterböses geschrieben. Also ich habe ihm auch geschrieben, oh Gott, das mag ich gar nicht erzählen, aber ich habe ihm auch geschrieben, dass er also ein Sexmonster ist und Aber immerhin hast du doch dann einen großen Schritt gemacht. Den habe ich auch gemacht, aber ich komme jetzt nicht klar damit. Mhm. Ich fühle mich sowas von leer und einsam, und ich kann das gar nicht beschreiben. Hat er denn diese Trennung einfach so hingenommen? Ja, also er ist schon wieder auf der Suche nach einer neuen Frau. Also und das ist, woher weißt du das? Er tauscht die Frauen einfach aus. Ja, woher weißt du das? Weil ich das mitgekriegt habe. Okay, man hat seine Kanäle und kriegt das raus. Ja, genau, ich habe es mitgekriegt. Hat er sich denn seitdem nochmal bei dir gemeldet? Nein. Gar nicht? Nein. Da war noch so ein kleiner Vorfall. Also da gab es Eintrittskarten für ein Konzert. Und er hat, also ich habe ihn gebeten, mir doch mal eine Karte zu geben. Und dann hat er gesagt, nein, die bekommst du nicht mehr. So ungefähr, hast ja keine Gegenleistung erbracht. Und da war ich ja schon getrennt? Ja, da waren wir schon getrennt, aber wie gesagt, das war mir versprochen, das Konzert, und dann habe ich gedacht, ich würde diese Karte bekommen, das hat er also energisch verneint, und dann, Moment, jetzt will ich nichts Falsches sagen, und dann habe ich gedacht, okay, ich war natürlich unheimlich sauer darüber. Er hat sie mir dann aber in den Briefkasten geworfen, und dann habe ich gedacht, nee, jetzt will ich sie nicht mehr, ich will sie einfach nicht mehr, und habe ihm die zurückgegeben, also ebenso. Ich habe ihm die einfach vor die Tür gelegt. Hat er darauf wiederum reagiert? Nein, gar nicht. Was glaubst du denn? Ich bin ja auch so ein bisschen zwiespältig. Ich habe ja auch geschrieben, dass er bitte mich nicht mehr kontaktieren soll. Was glaubst du denn, was er für dich so in den letzten Monaten noch empfunden hat? Ja, gute Frage wieder mal. Du stellst wirklich immer richtig gute Fragen. Also Liebe ist es nicht. Ich denke, er sagt ja auch, er begehrt mich. Er begehrt dich? Ja. Aber ich will nicht mehr begehrt werden. Also ich will so, das habe ich ihm auch gesagt, also mich macht nun nicht nur die Sexualität aus, ne? Ich bin ja auch noch eine Frau und ein Mensch. Und du bist ein Mensch und nicht ein Sexobjekt. Genau. Ausschließlich. Genauso, das habe ich ihm auch schon gesagt. Wie oft habe ich ihm das schon gesagt? Also, dass ich das auch so sehe und dass er mich darauf reduziert, dass ich das nicht will als Frau. Oh, Margot, ich glaube, dass du intuitiv die richtige Entscheidung getroffen hast. Ja. Und ich rate dir, so wie du mir den Fall schilderst, jetzt auch eisern zu sein und dir in all deiner Einsamkeit und Traurigkeit, die ja auch irgendwie da ist, dir das vor Augen zu halten, dass der dich offensichtlich wirklich nicht geliebt hat, wie du es gerade gesagt hast, dass es dem nur um Sex ging und dass es ihm vor allen Dingen nur um sich selbst ging. Ja, genau. Und wenn du dir das immer und immer wieder vor Augen hältst, hilft das sehr, mit dem Trennungsschmerz einigermaßen klarzukommen. Du willst den noch gar nicht mehr zurück, du willst das ganze Theater doch nicht nochmal. Natürlich will ich ihn nicht. Und ihr hattet lange genug Zeit, dass ihr irgendwie eine andere Ebene hättet finden können, einen Kompromiss. Aber er wollte den Kompromiss ja nicht, weil er sein Ding wollte. Richtig. So. Sei froh, dass du los bist. Oh Mann, das kann ich so nicht sehen. Nein. Doch, Margot, weil ich glaube, dieser Mann hat dir mehr Schlechtes getan als Gutes. Oh ja. Ja, Domian, genau. Weiß ich alles und ich versuche das zu verdrängen. Also ja, das darfst du nicht mehr. Du darfst es nicht mehr verdrängen, weil wenn du es verdrängst, geht es dir schlecht. Wenn es dir immer wieder vor Augen hältst, hilft es dir und du wirst in ein paar Monaten über den weg sein. Kannst du mir das so sprechen? Nee, versprechen kann ich es nicht, aber ich glaube, das ist ein guter Trick. Immer, wenn man sich immer wieder die schlechten Seiten einer Beziehung oder eines Menschen vor Augen hält, dass dieser Mensch nicht gut für einen ist, kann man besser über einen Trennungsschmerz hinwegkommen. Man darf nie einer Illusion nachhängen oder irgendwas sich... Mach ich aber. Ja, das darfst du nicht. Da musst du dich immer zurückpfeifen innerlich. Margot, das war eine gute Entscheidung. Guck nach vorne, die Zeit ist jetzt vorbei. Okay. Genieße die Zeit, wo du nicht immer zu ran musst, weil du es ja nicht wolltest. Und ich wünsche dir so sehr, dass dann nochmal ein netter Mensch dir über den Weg läuft, ein netter Mann, der sich auch für die Frau und für den Menschen Margot interessiert. Ich danke dir. Alles Gute, Margot. Ja, ebenso, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 1:50 Uhr, Sabrina ist hier. Hallo Sabrina. Hallo. 17 Jahre. Stimmt? Genau. Ja, sehr gut. Sabrina, also, um was geht's? Ich habe einen Klauzwang. Du hast einen Klauzwang? Ja, also ich klaue und möchte es eigentlich nicht. Was klaust du? Das ist unterschiedlich. Also Nagellack, Schminke, alles, was ich eigentlich nicht so brauche. Also... Ach so, das heißt, ich mache auch den Kick an. Diesen Nagellack benutzt du gar nicht selbst, den du klaust? Ja, also ich klaue das halt, weil es kommt mir eigentlich auf den Kick an, würde ich mal sagen. Was machst du denn hinterher mit den Sachen, die du geklaut hast? Ich tue die alle in eine Kiste rein, weil ich die nicht in mein Zimmer haben möchte. Und wo steht die Kiste? Die ist im Keller. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Ja. Haben die Eltern die Kiste schon mal entdeckt? Also meine Mutter weiß davon, weil ich bin halt mit den Sachen halt reingekommen und dann hat sie halt gemeint, ja, das hast du bestimmt geklaut und ich hatte ja keinen Kassenzettel. Ein paar Sachen sieht man halt, dass sie geklaut sind. Gibt es auch Sachen, die du klaust und die du selbst benutzt dann? Das war früher. Also früher habe ich halt zum Beispiel Klamotten geklaut. Die du auch selbst angezogen hast dann? Ja. Was heißt denn früher? Wie lange klaust du denn schon? So circa 2 Jahre. Aber jetzt, dieses Jahr, ist es halt ja fast jedes Wochenende halt. Du klaust vermutlich in Warenhäusern, in Drogeriemärkten und so weiter? Ja. Bist du schon mal erwischt worden? Nein, noch nicht. Nein. Das ist aber ein Zufall oder ein Glück für dich. Ja, und davor habe ich halt auch Angst, weil ich jetzt bald 18 werde. Und ja, da habe ich halt schon recht Angst und möchte auch damit aufhören. Also du erzählst das ja so, als würde dich das in der Tat wirklich schwer belasten und du das eigentlich nicht möchtest. Was hast du schon dagegen getan, dass du nicht mehr klaust? Wie meinen Sie das? Naja, du kannst ja, zum Beispiel könntest du ja die Entscheidung getroffen haben, jetzt mache ich es 4 Wochen nicht und ich versuche das mal durchzuhalten. Hast du das mal versucht? Das ist halt so, also dann gehe ich extra irgendwo, zum Beispiel in den Wald oder so, oder bin halt nur daheim. Und ja, und vermeide eigentlich den Kontakt mit Einkaufsläden oder so, ja. Gehst du noch zur Schule? Nein, nicht mehr. Was machst du? Ich hab zur Zeit BVB gehabt. BVB, also, was ist das? Berufsbildungszentrum. Okay. Ja, für eine Ausbildung und die haben halt gemeint, das würde mir jetzt nichts bringen, weil ich halt zurzeit seelisch krank bin und das bringt halt nichts. Die sagen, dass du psychisch krank bist. Bist du psychisch krank? Ja, also ja, ich habe mich halt auch früher geritzt und ja, müsste halt ab und zu halt sterben, sozusagen, und ja. Bist du denn in Behandlung bei einem Arzt, Psychologen? Ja, ich bin bei einer Therapeutin. Und hast du deiner Therapeutin das auch schon mal erzählt, dass du klaust? Ja, habe ich auch schon. Und was sagt die? Ja, sie hat erstmal gesagt, dass ich Glück habe, dass ich noch nicht erwischt wurde. Mhm. Und ja, dass wir das zurzeit behandeln werden. Mhm. Ich glaube auch, so wie du es geschildert hast, Sabrina, dass das ein Ausdruck deiner, ja, deines seelischen Unglückes, deiner vielleicht seelischen Erkrankung ist, ja. Dass du das tust, weil du willst ja, du machst das ja nicht, um dich zu bereichern, sondern das ist ja komplizierter, der Hintergrund. Was sagt denn deine Mutter dazu? Sie weiß es ja nun. Ja, sie ist erstmal erschrocken gewesen und macht sich halt Sorgen. Und ja, wie halt so Mütter halt sind. Mhm. Ja. Lebt bei euch dein leiblicher Vater auch mit in der Wohnung? Ja. Ja. Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Gut, würde ich mal sagen. Und auch zu deiner Mutter eigentlich? Mhm. Wie war das früher so, als du jünger warst? Da war mein Bruder noch im Haus, also er ist jetzt in ein betreutes Wohnen. Mhm. Und seitdem ich lebe, ist er halt eifersüchtig auf mich und wurde dann halt gewalttätig gegenüber meinem Vater und gegenüber mir. Und ja. Hat der Bruder dir Schlimmes mal angetan? Also er hat mich halt geschlagen und so weiter. Ja. Wie viel älter ist er? Er wollte mich halt umbringen. Er wollte dich umbringen? Mhm. Und mein Vater auch. Also er hat meinen Vater mal in dem Messer reingestochen. Mhm. Und ich habe es als kleines Kind rausgeholt von meinem Vater. Du hast das Messer rausgeholt bei deinem Vater? Mhm. Also dein Bruder hatte deinen Vater mit einem Messer verletzt, also in den Körper reingestochen? Ja, genau. Und du hast das Messer rausgezogen bei deinem Vater? Mhm. Das ist aber schon sehr schlimm. Ja. Wie viel älter ist denn dein Bruder? Mein Bruder ist jetzt 28. Naja, sind doch eine ganze Menge älter. Das heißt, da sind viele schlimme Sachen passiert, als du Kind und Jugendliche warst und du hast auch viel Angst erlebt und auch Gewalt. Genau. Und somit kann man das ja erklären, dass es dir eben auch seelisch nicht so gut geht und dass deshalb so komische Sachen passieren. Ritzt du dich denn heute auch immer noch? Ja, es geht halt, würde ich jetzt mal sagen. Abgesehen jetzt mal von dieser Klauerei, was würdest du sagen, ist so das Traurigste in deinem Leben zurzeit? Gute Frage, würde ich mal sagen. Ja, dass ich mit meiner Familie halt Streit habe. Also meine ganzen Verwandten denken halt, ich bin schuld an allem, also an der Familiensituation. Und ja. Das denken, die Verwandten denken, dass du schuld bist, dass zum Beispiel dein Bruder so ist, wie er ist? Genau. Aber ist doch merkwürdig, du bist erst 17 Jahre alt. Warum denken die denn, dass du schuld bist? Das weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall geben sie mir halt immer die Schuld, mhm. wenn was war oder immer noch. Und das kann ich mir vorstellen, ist ja auch sehr belastend, wenn man so viel Schuld zugewiesen bekommt von anderen Leuten. Ja. Mensch, Sabrina, das tut mir sehr leid, wie du gerade, welche in deiner Lebenssituation, in der du steckst. Da wundert es mich wirklich nicht, dass da so Dinge passieren, wie du sie gerade geschildert hast. Ich finde, da muss man noch besser und noch intensiver durch einen Psychotherapeuten oder einen Arzt rangehen. Mhm. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei, aber ich habe ja im Hintergrund eine Psychologin. Die ruft dich jetzt noch mal an und berät dich, was du vielleicht noch zusätzlich machen könntest, neben deinem Kontakt zu deiner Psychologin, okay? Okay. So, dann will ich hoffen, dass die Magdalene dir gleich so ein paar gute Tipps noch geben kann und dir auch weiterhilft. Mich würde das sehr freuen. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich an, okay? Okay. Tschüss. Tschüss. schön. In der Technik heute Nacht, Ove van Betterei. Morgen sind wir nicht da, aber dafür dann wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und unser Thema nächste Woche Mittwoch heißt Tatort Familie. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.